die Stärken des Föderalismus, vertikale Gewaltenteilung und Konsensorientierung. Der real existierende Föderalismus in deutscher Ausprägung macht die Gesetzgebung also nicht nur langsamer, schwerfälliger und komplizierter, sondern auch weniger demokratisch. Regelmäßig scheitern große Vorhaben der Bundesregierung am Widerstand der Länder. Wichtige Reformen werden ausgehöhlt und behindert. Es klingt nach Schwäche. Aber wie wir in Deutschland aus leidvoller Erfahrung wissen, kann es auch ein Vorteil sein, wenn niemand einfach durchregieren kann. Darum wollen wir uns auch die Stärken unseres Föderalismus genauer ansehen. Gewaltenteilung bedeutet, dass es staatliche Akteure gibt, die Gesetze erlassen. Gesetzgebende Gewalt oder Legislative. Andere Akteure setzen diese Gesetze um, ausführende Gewalt oder Exekutive, also Ministerien und Behörden. Wieder andere Akteure entscheiden über rechtliche Streitigkeiten, rechtsprechende Gewalt oder Judikative, also die Gerichte. Diese drei Gewalten sind weitgehend voneinander unabhängig, aber kontrollieren sich gegenseitig. Die Trennung der drei Gewalten ist die wesentliche Grundlage aller demokratischen Rechtsstaaten. In der Gesetzgebung haben wir de facto eine zusätzliche Aufteilung der Macht innerhalb der Legislative, quasi eine vertikale Gewaltenteilung. Denn an der Gesetzgebung wirkt nicht nur der demokratisch direkt legitimierte Bundestag mit, sondern auch die Landesregierungen haben, wie beschrieben, erheblichen, wenngleich deutlich schwächer legitimierten Einfluss. Abhängig von den Mehrheitsverhältnissen macht es diese Aufteilung schwerer, autoritäre Maßnahmen durchzusetzen. Wäre es etwa bei der Reform von Hartz IV nicht um das Durchsetzen sozialpolitischer Maßnahmen gegangen, sondern um totalitäre Eingriffe in Freiheitsrechte, hätten wir diese zusätzliche Gewaltenteilung vermutlich positiver eingeschätzt. Deutschland kennt Systeme ohne Verflechtung und vertikale Trennung, in denen durchregiert werden konnte, das Dritte Reich und die DDR. Diese diktatorischen Regime rufen LändervertreterInnen oft raunend in Erinnerung, wenn sie fürchten, Deutschland könnte zentraler regiert werden und regionale Eigenheiten würden weniger Niederschlag in Bundesgesetzen finden. Allerdings erscheint uns dieses Schwarz-Weiß-Denken als zu einfach. Die Machtballung bei den Nazis lag ja nicht primär am fehlenden Föderalismus. Sie war vor allem deswegen möglich, weil die Nazis die Gewaltenteilung insgesamt abgeschafft und sämtliche staatlichen Organe sowie die Zivilgesellschaft gleichgeschaltet hatten. Außerdem gab es spätestens nach der Reichstagswahl vom März 1933 keine demokratischen Wahlen mehr. Also ja, Föderalismus verteilt die staatliche Macht auf zwei Ebenen, was durchaus Vorteile hat. Aber die Mitwirkung der Länder an der Gesetzgebung des Bundes wird zum Problem, wenn die Menschen die Politik des Bundes durch die Bundestagswahlen nicht mehr grundlegend neu ausrichten können, sondern stets enttäuscht werden, weil tiefgreifende Reformen am Bundesrat zerschellen.